Das stimmt, warum? Hat er in der Nähe von Dannys Pickup geparkt? Nein, neben den Schulbussen, aber die waren nicht weit davon entfernt. Hey, hat er etwa was in Dannys Wagen geschmuggelt? Um ihm was anzuhängen? Zutrauen würde ich ihm das schon. Er hat total geladen ausgesehen. Aber beobachtet haben Sie nicht, wie er etwas in Dannys Wagen platziert hat? Nein. Haben Sie vielleicht gesehen, dass er zu Dannys Wagen gegangen ist, ihn sich genauer angesehen hat? Sie wissen schon so, wie manche Männer solche Autos beäugen. Nein. Sobald ich gesehen habe, wie er ausgestiegen ist, habe ich's Danny erzählt. Dann habe ich mich wieder an die Arbeit gemacht. Danny hat gesagt, bloß weil's unser letzter Tag ist, wäre das kein Grund, sich hängen zu lassen. Es tut mir leid, dass Sie wegen Coughlin Ihren Job verloren haben. Jessys Miene verdüstert sich. Das war nicht wegen ihm. Das Schulamt hat kalte Füße bekommen und Danny rausgeschmissen, und da hat's mich gleich miterwischt. Die haben sich allerhand hirnrissigen Scheißdreck ausgedacht, aber Jesse, pass auf, was du sagst, ermahnt ihn seine Mutter. Schließlich sprichst du mit einer Polizeibeamtin. Es macht mich einfach total wütend. Jedenfalls haben die allerhand dämliches Zeug erfunden, weil sie ihn nicht wegen der Sache mit dieser Frau feuern konnten. Aber was ist damit, dass du unschuldig bist, bis deine Schuld bewiesen ist? Das höre ich auch nicht das erste Mal, denkt Ella. Er musste gehen, also hat's mich auch getroffen, sagt Jesse. Schon klar, ich bin ja noch nicht mal 18, aber ich hätte das Geld fürs College gebraucht. Bestimmt werden Sie was anderes finden, sagt Ella. Hab ich schon, im Sägewerk. Jesse zieht eine Grimasse. Der Lohn ist besser, aber hoffentlich schneide ich mir nicht die Hand ab. Bloß nicht, sagt seine Mutter, die brauchst du noch. Laurie und Luke haben das Schaukeln aufgegeben. Jetzt sitzen sie dicht nebeneinander im Schatten des einzigen Baums, der in dem kleinen Vorgarten wächst, und beschäftigen sich mit dem iPad Mini. Während Ella sie beobachtet, fangen sie an zu kichern. Ella ist plötzlich richtig froh, dass sie hierher gekommen ist. Nachdem sie so viel Zeit mit Gilbert verbracht hat, ist das so, wie aus einem muffigen Zimmer an die frische Luft zu kommen. »Also nochmal von vorne«, sagt sie und holt ihr Notizbuch hervor. »Sie haben gesehen, wie Inspektor Gilbert hinter der Schule geparkt hat, genau, obwohl der vordere Parkplatz wesentlich näher am Eingang ist. Aber Sie haben nicht beobachtet, dass er sich dem Wagen von Danny Coughlin genähert oder sich gar daran zu schaffen gemacht hätte. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich wieder an die Arbeit musste.« »Gut, alles klar.« Sie lächelt und reicht ihm ihre Visitenkarte. Falls Ihnen sonst noch etwas einfallen sollte, Sie hätten ihn sehen sollen, bricht es aus Jesse heraus. Wie er Danny mit der Zeitung vor der Nase rumgewedelt hat, richtig mies. Wo Danny der Polizei doch einen Gefallen getan hat. Ich glaube, den Typen kümmert's nicht mal, wer es wirklich war. Der will Danny bloß ins Gefängnis stecken. Das reicht, Jesse, sagt seine Mutter. Wo bleiben deine Manieren? Dieser Typ hatte eindeutig keine, sagt Jesse. Und Ella ist derselben Meinung. Dennoch findet sie Gilberts Verhalten verzeihlich. Wenn man einen Vergewaltiger und Mörder vor sich stehen hat, neigt man eben dazu, auf Manieren zu verzichten. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Komm, Laurie, wir müssen wieder los. Oh, wir sind doch gerade erst gekommen, stöhnt Laurie. Ich und Luke spielen Corgi Hop, das ist voll lustig. 5 Minuten, sagt Ella. Ihr Ex behauptet, sie würde das Mädchen verwöhnen, womit er wahrscheinlich recht hat. Aber Laurie ist alles, was sie hat, und sie hat ihre Tochter unheimlich lieb. Bei der Vorstellung, dass Coughlin Laurie oder ein anderes Mädchen mit seinen dreckigen, blutbefleckten Händen anfasst, wird ihr eiskalt. »Mrs. Jackson, kann ich Ihnen helfen, die Sachen aufzuhängen, bis die beiden mit ihrem Spiel fertig sind?« »Wenn Sie wollen«, sagt Mrs. Jackson in zugleich überraschtem und erfreutem Ton, »die Wäscheklammern sind in dem Beutel da.« Die beiden Frauen sind schnell fertig, die letzten beiden Laken hängen sie gemeinsam auf. Ella grübelt darüber nach, dass Gilbert in der Nähe von Coughlins Pickup geparkt hat. Sie glaubt zwar nicht, dass Danny Coughlin geträumt hat, wo die ermordete junge Frau vergraben war, das kann sie einfach nicht glauben, aber sie glaubt immer mehr, dass Frank Gilbert, ein mehrfach belobigter Inspektor, Danny Drogen untergeschoben und einen Trooper dazu gebracht hat, den auf der Straße nach Great Bend zu stoppen. Beweisen kann sie das allerdings ebenso wenig, wie sie beweisen kann, dass Danny Coughlin der Mörder von Yvonne Wicker ist. Lass es auf sich beruhen, sagt sie sich, während sie die letzte Wäscheklammer über das letzte Laken klemmt. Wahrscheinlich ein guter Rat, den sie jedoch nicht befolgen wird. Wenn Gerbert sich unprofessionell verhält, kann sie nicht einfach tatenlos zusehen. Außerdem muss sie noch mit jemand anderem sprechen. Bringen wird das vermutlich nichts, aber dann hat sie's wenigstens versucht. »Wollen Sie ein Glas Eistee?« fragt Mrs. Jackson und bückt sich nach ihrem Wäschekorb. »Hört sich gut an«, sagt Ella und folgt ihr zum Haus. Eines weiß sie sicher. Das ist der letzte Fall, den sie mit Frank bearbeitet. Von allem anderen abgesehen hat Danny Coughlin mit einer Sache völlig recht. Das mit dem Zählen, die Arithmomanie, ist unheimlich. Und es wird zusehends schlimmer.